hallo Mädel, süßes Mädel. Wenn ich wüsste, warum die Männer nach mir schreien. Hallo Mädel, süßes Mädel. Aber meine Herren, das ist nicht fein. Hallo Mädel, du musst wissen. Ja, ich weiß, wovon ein Jüngling meistens spricht. Hallo Mädel, wir wollen küssen. So was tut man, aber davon spricht man nicht. Ja, warum denn nicht? Niemals sag ich ja, höchstens mal vielleicht. So erzieh ich mir die Männer. Keiner hat bei mir je etwas erreicht. Na, das wäre doch gelacht. Hallo Mädel, süßes Mädel. Schreit nur weiter, wenn es schreit euch Freude macht. Hallo Mädel, süßes Mädel. Ich muss leider jetzt nach Hause, gute Nacht. Vielleicht. So erzieht man sich die Männer. Keiner hat bei dir je etwas erreicht. Ja, das wäre doch gelacht. Hallo Mädel, süßes Mädel. Schreit nur weiter, wenn das Schreien euch Freude macht. Hallo Mädel, süßes Mädel. Wir gehen beide jetzt nach Hause, gute Nacht.